Am 2. Juni legte die Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschule in Japan unter Leitung von Kim Chan-wook, Direktor der koreanischen Mittel- und Oberschule Kanagawa in Japan, an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor.